Wir haben gerade überlegt, seit wann wir diesen Song nicht mehr gehört haben. Jörg Taschmann ist jetzt nämlich im Studio unser Filmkritiker und es ist Donnerstag. Und da könnte man ja auch mal wieder ins Kino gehen. Die haben ja auch gute Klimaanlagen, wenn es draußen zu heiß werden sollte, was ja angekündigt ist. Und Jörg Taschmann hat zwei Filme mitgebracht, die wir uns angucken könnten. Der erste ist ein französischer, heißt Der Landarzt von Chaussy. Das klingt nach sentimentaler Klamotte. Ist es überhaupt nicht. Also nur weil im deutschen Kino vielleicht überproportional viele französische Komödien ins Kino kommen und der Hauptdarsteller François Cluzet heißt, den man aus Ziemlich beste Freunde kennt, heißt es noch lange nicht, dass die Franzosen jetzt nur noch Klamotten oder Komödien drehen. Also Der Landarzt von Chaussy ist dann ein ganz ernsthafter Film. Es geht um einen Arzt, der eben noch so ein Landarzt ist, wirklich noch seine Patienten besucht, Hausbesuche macht und eben überfüllte Sprechstunden hat, sich dann aber auch Zeit nimmt, also dann nicht irgendwie diese berühmten 2-Minuten-Konsultation macht. Und das fällt da einmal ein sehr schöner Satz. Ein normaler Arzt unterbricht den Patienten nach 22 Sekunden. Den habe ich mir gemerkt und ich merke mir sonst wirklich nie Dialoge. Auf jeden Fall wird festgestellt. Jetzt werden wir alle darauf achten beim nächsten Arztbesuch, ob das tatsächlich so ist. Auf jeden Fall stellt man fest, dass bei diesem Arzt, Jean-Pierre Werner heißt er, Krebs festgestellt worden ist. Der müsste sich behandeln lassen, der muss ziemlich harte Tabletten schlucken und kann das eigentlich alles nicht mehr alleine schaffen, weil der ist auch schon weit über 50. Und man schickt ihm Nathalie, das ist eine ehemalige Krankenschwester, die nochmal studiert hat und die soll ihm helfen und die lässt er erstmal total auflaufen. Also das ist erstmal so der Grundkonflikt. Also einer, der sein Fach beherrscht, aber es irgendwie nicht mehr so richtig ausüben kann, weil er körperlich vielleicht bald nicht mehr dazu in der Lage ist. Und dann kommt auch noch eine Frau und soll ihm jetzt sagen, wie er es machen soll. Da ist doch schon angelegt, dass da irgendwas passieren muss oder dass es zwischen den beiden knistert. Ja, das mit dem Knistern hält sich in Grenzen. Das ist nicht, das wird höchstens dann in der zweiten Hälfte des Films so ein kleines bisschen thematisiert, aber darum geht es nicht. Es geht wirklich hauptsächlich darum, ja, um etwas fast Überholtes, fast Analoges. So ein Landarzt hat was Analoges im digitalen Zeitalter. Und er wettert dann eben auch schon gegen die Krankenhäuser, wo man sich keine Zeit mehr für seine Patienten nimmt. Und da gibt es eben einen 92-jährigen alten Mann, der eigentlich todkrank ist und sofort ins Krankenhaus müsste nach allen Regeln. Aber wann immer man den ins Krankenhaus geschickt hat, kam der irgendwie noch kränker und noch schwächer zurück. Also hat ihm Jean-Pierre Werner versprochen, ich schicke dich nie wieder ins Krankenhaus. Und er versucht es irgendwie anders zu lösen. Und an dieser Figur wird irgendwie klar, um was es hier geht in dem Film. Nämlich um Humanismus, um eine andere Art noch mit Menschen umzugehen. Und das hat etwas sehr Wohltuendes. Und dieser Film spielt eben fernab der großen Metropole Paris, wirklich auf dem Land. Das hat das französische Kino in den letzten Jahren ja öfter gemacht. Ja, und ist einfach ein wohltuend altmodischer Film, der einen nachdenklich werden lässt, aber eben auch ein bisschen nachdenken lässt, einfach wie wir so mit Menschen umgehen, wie wir mit Krankheiten umgehen und so weiter. Und François Cluzet macht das auch ganz toll vermutlich. Das kann er ganz toll. Also François Cluzet kann wunderbar diesen leicht grantigen, schnell genervten Franzosen spielen, der einem so ein bisschen auf den Wecker geht, der auch ein bisschen arrogant ist, aber dann eben doch eben eine tiefe Menschlichkeit hat. Scharfer Schnitt, der zweite Film, ist ein Dokumentarfilm, spielt in Deutschland, heißt aber Düğün, Hochzeit auf Türkisch. Worum geht's? Ja, das ist ein Dokumentarfilm über, man traut sich dieses Wort ja gar nicht zu benutzen, deswegen benutze ich es jetzt in Anführungsstrichen über Parallelwelten in Deutschland, nämlich zum Beispiel Hochzeiten für Deutsch-Türken und das in einem Stadtteil von Duisburg, Duisburg-Marxloh, das früher eben Kohle war, da haben die Kumpel gearbeitet, eben auch die vielen Gastarbeiter aus der Türkei und heute boomt dort in diesem ehemaligen Bergarbeiterviertel das Geschäft mit Brautkleidern, mit dem Organisieren von Hochzeiten. Das sind gigantische Läden mit Hunderten von kitschigen Brautkleidern. Oh, ich war da mal drin. Wahnsinn. Dann wissen Sie ja, wie es da so aussieht. Ich habe die irgendwie zum ersten Mal in diesem Film kennengelernt. Und es geht eben natürlich auch darum, was an diesen Hochzeiten so los ist und dass da bis zu 1000 Leuten kommen, dass sich da Familien in Schulden stürzen, dass es schon vor der Hochzeit oft zu unlösbaren Konflikten zwischen Familien kommt, zwischen dem Schwiegervater und also wenn dann zum Beispiel für die Tochter Tausende fürs Brautkleid ausgegeben wird, aber dem Schwiegervater muss man dann für 500 Euro einen Anzug schenken, dann meckert die andere Familie. Also ganz interessante Einblicke, die man da so bekommt und natürlich geht es eben auch darum, wie die Generation, die jetzt in Deutschland leben, wie sich das Leben und wie sich der Alltag auch verändert hat. Und die Konflikte vermutlich auch zwischen den Generationen, die einen, die als in Anführungsstrichen Gastarbeiter gekommen sind vor vielen Jahren, die anderen, die hier aufgewachsen sind. Wie gestalten sich die? Das wird immer mal angerissen. Es gibt dann zum Beispiel Interviews mit den Vätern. Das finde ich ganz interessant, dass eigentlich nur die Vätergeneration interviewt wird und eigentlich die jungen Leute, die dann heiraten, die sieht man zwar an einem fort, die Kamera ist immer bei ihnen, aber man interviewt sie nicht. Man weiß nicht genau, was in ihren Köpfen vorgeht. Da sprechen manchmal die Gesichter Bände. So ganz glücklich sieht die eine Braut zum Beispiel nie aus. Aber der eine Vater sagt dann eben auch, naja, meine Tochter hätte jetzt von mir aus nicht heiraten müssen, aber sie ist konservativer als ich. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Der wird aber leider nicht vertieft und ich bin sehr gerne in diesen Film eingestiegen, war dann aber hinten heraus ein bisschen, ja, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Ich hätte ganz gerne gehabt, dass ein paar Konflikte einfach auch angesprochen werden, dass es ein bisschen pointierter wird, vielleicht auch ein bisschen tiefer geht. Da fehlt mir dann fast auch das eine oder andere Interview. Insofern, man bekommt einen Einblick in eine Welt, die einem nicht unbedingt bekannt ist, würde dann aber ganz gerne ein bisschen mehr darüber erfahren haben. Also Eine Hochzeit auf Türkisch, ein Dokumentarfilm, der hier in Duisburg-Marxloh spielt, und Der französische Landarzt. Beide Filme kommen ab heute in die Kinos, und die Empfehlungen unseres Kritikers Jörg Taschmann, die finden Sie natürlich auch zum Nachlesen bei uns im Netz unter deutschlandradiokultur.de. 8:24 Uhr ist es jetzt, One in a Million, Nicole Wills and the Soul Investigators sind es, die der Liebe wegen aus New York City nach Helsinki gezogen ist.